Ein nationales Symposium über die Effekte der Anwendung der Schutzagrartechnik in der DVRK fand am 30. und 31. August im Gemüseinstitut Pyongyang der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften statt. Die Mitarbeiter und Forscher der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, der Ministerien, zentralen Institutionen, der Bereiche wissenschaftliche Forschung und Bildung sowie der benachbarten Bereiche nahmen daran teil. Zugegen waren dabei auch der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Königreichs Schweden, der ständige Koordinator der UNO und zugleich der ständige Vertreter des UN-Entwicklungsprogramms und die Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen wie der EU-Vertretung für Zusammenarbeit in der DVRK.